1. Zu Gina Zitri Jurten Amrafel von Sinier, Arioch von Elisar, Kedalama von Elam und Tideel, de als König Überwürstjedin Volker Herrschte. 2. Dies Herrscher begannen einen Krieg gegen Bera von Sodom, Bursa von Gomorra, Sinib von Adma, Semiba von Zeboim und den König von Bela, das Hutel so bekannt ist. 3. Die letztgenannten Koniger Versamelten ihr Streitkrafter im Tal Siddim, in dem sich Hut das Solsmeer befindet. 4. Zwölf Jahr lang hatten sie unter der Herrschaft Kedalamas gestanden, doch im dreisenten Jahr lenten sie sich gegen seine Autorität auf. 5. Im vierzenten Jahr rückte Kedalama mit seinen Verbündeten und besiegt nacheinander die Reifeiter, die Susiter sowie die Emiter in ihren jeweiligen Gebieten. 6. Auch die Horita in ihrem Gebirge sehr wurden angegriffen und bis nach Elperan am Rand der Wüste verfolgt. 7. Danach kehrten die Sieger erreichten in Mishpat, das Hütige Kadesh und unterworfen das gesamte Gebiet der Amalekiter sowie die Amoriter in Hazaz und Tamar. 8. Daraufhin zogen die Koniger von Sodom, Gomorra, Adma, Zeboim und Bela aus, im sich ihren Gegnern im Tal Siddim zur Schlacht zu stellen. 9. Es kam zum Kampf zwischen vier Konigen auf der einen Seite und fünf Konigen auf der anderen, wobei Kedalama und seine Verbündeten die Angreifer anführten. 10. Das Tal Siddim war jedoch voller Erdhaarsgruben, als die Koniger von Sodom und Gomorra fliehen mussten, stürzten viel ihrer Loot hinein, waren der Rest ihres Gebirges entkam. 11. Die Siegreischen Koniger plunderten daraufhin den gesamten Besitz sowie Alvorate von Sodom und Gomorra und zogen mit der Butte ab. 12. Debi Namen Sie auch Lot, den Neffen Abrams, gefangen, der zu dieser Zeit in Sodom lebte, und entfernten in mitsamt seinem Agentum. 13. Einem entkommen in Gelang es Jedok, Abram, dem Hebräer, von Dysen Erenissen zu Berichten, waren dieser bei den Echen des Amoritus Mam Wonti. 14. Sobald Abram Erfer, das sein Verwandter verschleppt worden war, bewaffnet de sein 318 Kampfverprobten Horstgenossen und verfolgt die Feinde bis nach Dan 15. In der Nachtelte a sein Manner in Grappen auf, überfiel die Gegner überraschend und verfolgt sie bis in die Gegend nordlich von Damaskus. 16. O erobert den gesamten Besitz Zurich und befreit nicht nur seinen Verwandten Lot mit des sein Habend Gut, sondern auch die Frauen und das Übrige Volk. 17. Nach seinem Sieg über Kedalama und dessen Verbündete kehrte Abram Zurück, wobei im der König von Sodom im Scharvetal, dem Königstal, entgegen kam. 18. Auch Melchizedek, der König von Salem und Priester des Höchsten Gottes, kam herbei und reichte im Brot und Wein. 19. Segnet Abram mit den Worten, gesegnet sei Abram durch den Höchsten Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. 20. Zudem preis den Höchsten Gott, der Abrams Feinde in dessen Gewalt gegeben hat, woraufhin Abram im den Zenten von allem gab. 21. Der König von Sodom schlug Abram vor, im Lediglich die befreiten Menschen Zurück zu geben, waren die gesamte Butte für sich behalten durf. 22. Abram entgegnet Jedok, das vor dem Herrn, dem Höchsten Gott und Schöpfer der Welt, einen feierlichen Eid abgelegt habe. 23. Uschwor, nicht einmal einen Faden oder einen Schuriemen von dessen Agentum anzunehmen, damit niemand behaupten kann, habe Abram rein gemacht. 24. Forderte nichts für sich selbst, außer dem, was sein Loot bereits verset hatten, und dem Rechmassigen Anteil für sein Verbündeten einer, Ishkol und Mam.